Mit dem Teufel ist im Bunde, während so von Ort zu Ort lässt marschieren immer fort. Ohne Pause. Halt den Mund. Ziehen wir nicht im Land umher, recht wie ein Zigeunerhaufen? In der Fahne nachzulaufen, zu des Trommelschlags gebrummt. Hast du immer was zu sagen? Ja, sie scheint da jetzt zu schweigen. Und die große Gunst zu zeigen, uns nicht gänzlich taub zu schlagen. Achtung, Leute! Der Sergeant! Und der Hauptmann kommt gleich mit. Ihr Soldaten! Macht Quartier! Hört mich an und seid gleich heiter. Wir marschieren nicht mehr weiter, sondern bleiben vorerst hier. Rasten können wir im Ort, bis Don Lope uns hier findet. Sind die Truppen dann verbündet, geht's nach Guadalupe fort. Nach des Marschalls strengem Joch könnt ihr jetzt die Glieder schonen. Mag es euch der Himmel lohnen. Unser Hauptmann lebe! Hoch! Hoch, der Hauptmann! Hoch! Hoch! Die Quartiere sind bestellt, ihr könnt gleich zum Markt marschieren. Nun, da will ich gleich probieren, ob das Sprüchlein recht behält. Wird's Frau Hühner, musst du Hammelfleisch vertrag ich nicht. Nun, Sergeant, wo werd ich wohnen? Eines Bauern schönes Haus wählte hier ich für euch aus. Dieses ist's. Ihr steht davor. Drinnen, weiß man mir zu künden, sei ein reizend Weib zu finden. Na, wer ist's? Ich bin ganz Ohr. Sie ist des Bauern Töchterlein. Oh, solchem derben Bauernweibe will ich auch im Scherz entgehen. Lässt es schlanke Füße sehen, ist es zart, behend am Leibe, weiß es zierlich, sich zu tragen. Dann nur schafft ein Weib mir Freuden. Nun, ich bin da sehr bescheiden. Mir kann jede Frau behagen. Kommt, der Hauptmann, es wird Zeit. Erst Sergeant bringt meine Sachen hier ins Haus. Dann kommt ins Dorf, um mir dort Bescheid zu sagen. Gut, Hauptmann, eilen will ich. Seht den Bauern, der da kommt. Ihn kann ich nach Crespo fragen. Habe einmal noch vor Abend unsere Felder überschaut. Kräftig aufrecht stehen die Garben. Recht wie lauter goldene Hügel. Helfe Gott, dass wir die Frucht glücklich in die Scheune schaffen. Was, Juan, hast du getrieben? Sei nicht böse, lieber Vater. Kegel haben wir gespielt. Ich verlor gleich zwei Partien. Nun, mein Sohn, mir soll es recht sein. Hast du Geld zu derlei Späßen? Nein, ich konnte nicht bezahlen. Meine Taschen waren leer. Bitten wollte ich, lieber Vater. Halt, mein Sohn. Nimm eine Lehre. Niemals soll man mehr versprechen, als gewiss man halten kann. Nie darf man mehr Geld verspielen, als man selbst im Beutel hat. Denn nur dann vertraut man dir, wenn es auch an Geld mal fehlt. Liebster Vater, nimm zum Danke für so gute Weise Lehren auch von mir jetzt eine an. Schöne Worte nützen wenig, wenn's am Geld im Beutel mangelt. Wohnt Herr Pedro Crespo hier? Habt ihr etwas ihm zu melden? Dies Gepäck soll ich euch bringen, Don Alvaros, meines Hauptmanns, der die Kompanie befehligt, die ins Dorf heute einmarschiert ist. Ich verstehe eure Botschaft. Ehre ich doch unseren König hoch in seinen Offizieren. Meldet also eurem Hauptmann, dass mein Haus ihn gastlich aufnimmt, dass sein Zimmer ihm bereitsteht. Bald wird unser Hauptmann kommen. Vater, das begreife ich nicht. Ein so reicher Mann wie du plagt sich ab mit Einquartierung? Sag, vermag ich es zu ändern? Kann es denn so schwierig sein, dir mit Geld und guten Worten einen Adel zu erhandeln? Bleib ich darum nicht ein Bauer? Kann man die Geburt erhandeln? Nein, ich bleibe, der ich bin. Bauersmann vom reichen Stamme. Was hilft ein erborgter Name? Bauern waren unsere Väter. Darf es meinen Sohn verdrießen, stolz zu leben als ein Bauer? Rufe jetzt die Schwester her. Sieh, da kommt sie aus dem Hause. Liebe Tochter. Vater. Unser König, Gott beschütze ihn lange Jahre, wird in Lissabon gekrönt. Kriegsvolk wogt auf allen Gassen. Und ein Regiment aus Flandern unter Führung des Don Lope, des berühmten Generals, zieht im Eilmarsch durch Kastilien. Wir auch bleiben nicht verschont. Einquartierung kommt ins Haus. Einquartierung? Isabel, drum hör mich an. Den Soldaten trau ich nicht. Schließ dich ein in eine Kammer, dass die Kerle dich nicht sehen. Euer Rat ist allzu gut. kann ich nimmer doch vertragen, der Soldatenwüste Scherze. Droben in der kleinen Kammer sieht mich selbst die Sonne nicht. Nun, Gott halte dich versteckt. Und du, Juan, bleib im Garten, dort empfange die Soldaten. Während ich im Dorfe eilig einiges zum Nachtmahl kaufe. Viel Glück zu eurem Nachtquartier, Herr Hauptmann. Sorgt mir dafür, dass keiner stört im Haus. Nun spüre ich euch das Bauernmädel aus. Herr Hauptmann, Gott zum Gruß. Ihr ehrt das Haus, in das ihr setzt den Fuß. Nie nahm solch tapferer Kavalier in unserem Hause Nachtquartier. Die Uniform, wie sie euch prächtig steht. Ich geb was drum, wer sie für mich genäht. Gott grüße euch, junger Freund. Vergebt, wenn euch nicht alles gut erscheint. Mein Vater, glaubt mir, spart kein Geld, damit es euch bei uns gefällt. Ich richte rasch jetzt euer Zimmer her. Verwöhnt uns noch nicht allzu sehr. Soldaten wissen sich zu fügen. Herr Hauptmann, wünsch euch viel Vergnügen. Wie steht's? Hast du es entdeckt, wo dieses Bauernmädchen sich versteckt? Bei allen Teufel, nein. In alle Winkel spürte ich hinein. Ich habe sie nicht erschaut. Aha. Der Bauernkerl hat vorgebaut. Zum Glücke traf ich eine Magd, die hat die Wahrheit mir gesagt. Der Alte, um sein Kind in Sorgen, hält unterm Dache sie verborgen, damit sie keiner von uns sieht. Wie es mich jetzt plötzlich zu ihr zieht. Hätte ich sie hier vorm Haus gesehen, vielleicht hätte ich es verschmäht, mich umzudrehen. Doch weil der Alte sie verriegeln lässt, dring ich jetzt ein in ihr verborgenes Nest. Wie fangen wir es denn an? Seht her, dort kommt mein Mann. Ein Kerl, gewandt in Gaunerstücken. Mit dem muss unser Plänchen glücken. Nun, liebe Chispa, gib nur Acht, ob mir das Glück beim Hauptmann lacht. Du stell dich höflich, freundlich an. Mit dummem Witz ist nichts getan. Herr Hauptmann, leit mir euer Ohr. Was ist's? Bring deine Bitte vor. Ich schätze dein offenes, muntres Wesen. Er ist ein Kriegsmann, auserlesen. Was willst du also? Das Spiel, Herr, hat mich gänzlich ausgeleert. Sogar der ganze Vorschuss ist verzehrt. Für alle Zeiten, Herr, wenn ihr es nicht hindert, bleibt mir der Beutel trostlos ausgeplündert. Drum bitte ich euch, mich heute anzuhören und ein Gesuch mir freundlich zu gewähren. Was also ist's? Du brauchst dich nicht zu zieren. Das Kegelspiel möchte ich als Pächter führen. Die Bitte kann ich gerne dir erfüllen. Gut, sag dem Fähnrich, bald ist meinen Willen. Ich sag's ihm gleich. Halt, Freund! Das hat noch Zeit. Erst habe du die Freundlichkeit, bei einem Plänchen mich zu unterstützen. Was soll geschehen? Kann ich euch nützen? Es scheint, dass ihr das Herz des Hauptmanns rührt. Bald werde ich Frau Pächter tituliert. Ich hätte ums Leben gerne aufgedeckt, wer sich da droben unterm Dach versteckt. Dazu soll heute dein Witz mir dienlich sein. Warum dringt ihr denn dann nicht selbst hinein? Ich muss, um dies Geheimnis zu ergründen, erst einen guten Vorwand mir erfinden. Hör denn. Ich fange grundlos an zu fluchen. Mhm. Dann kriegst du Angst und muss das Weite suchen. Du fliehst aus Zufall in das Haus hinein. Ja. Ich ziehe blank und laufe hinterdrein. Und du, halb tot vor Furcht und Jammer, erbrichst dort oben jene Kammer, in der sich die Person verborgen. Verstanden, Herr. Habt keine Sorgen. Der Hauptmann spricht mit ihm ganz ungeniert. Bald werde ich Frau Pächter tituliert. Das geht zu weit, bei meinem Leben. Ich bitte euch höflichst, Vorschuss mir zu geben. Schon mancher Schuft erbat sich ihm mit Glück. Und ihr weist mich, Ehrenmann, zurück? Er ist wohl toll und weiß nicht, was er will. Ich rate dir im Guten. Schweige still! Herr Hauptmann, bitte zürnt ihm nicht. Ich will ihm zeigen, wie man mit mir spricht. Soll ich noch länger Zeit mit dir verlieren? Jetzt sollst du meine Degens Spitze spüren. Aus Achtung nur vor euch fliege ich jetzt aus. Da kommst du lebend nicht heraus. Oh Herr, hört noch ein Wort. Zu heftig reißt's euch fort. Nun ging die schöne Hoffnung ganz entzwei. Mit der Frau Kegelpächter komm, ist's vorbei. Was ist geschehen? Den Hauptmann reizte ein Soldat verwegen. Da zog der wütend seinen Degen und stürmt ihm nach die Treppe hinauf. So nimmt das Unglück seinen Lauf. Meine Damen, rettet mich. Suche ich doch in meiner Angst eine Freistatt bei der Schönheit. Bergt, verwahrt mich drum bei euch. Wer verfolgt euch denn so grimmig? Ich verfolge diesen Schurken und ich bringe ihn auch noch um. Sämt, Herr Hauptmann, eure Wut. Meinen Schutz gewähr ich ihm. Und ein echter Kavalier achtet stets der Frauen Willen. Einen Mord habt ihr verhindert. Doch ist's recht von euch gehandelt, mich jetzt tödlich zu verwunden? Wenn ich euch so dringend bat, den Soldaten zu verschonen, gab ich euch noch nicht das Recht, mich mit eurem Spott zu treffen. Lasst euch meinen Dank genügen und den Burschen gebet frei. Eure Schönheit, merke ich jetzt, ist ein hoher Geist gesellt. Staunend spür ich, wie in euch Klugheit sich und Anmut einen. Wie, Herr Hauptmann? Sehe ich recht? Gott mag jetzt mir gnädig sein. Nun, das heiße ich wohlgetan, seinen Zorn so rasch zu meistern. Eine Pflicht habe ich erfüllt, die Geburt mir auferlegte. Auf den Einspruch dieser Dame schonte ich den frechen Burschen. Meine Tochter ist dies Mädchen. Dame dürfte sie nicht nennen. Ich durchschaue den ganzen Schwindel. Listig hat das angestellt, in die Kammer einzudringen, und uns hält er dumm genug, seinem plumpen Trug zu glauben. Meine Tochter lässt euch danken, dass ihr ihren Wunsch geachtet. Gut, doch lehre dieses Bürschlein künftig seine Zunge hüten. Habe ich Augen doch im Kopf. Vollkopf! Willst du endlich schweigen? Wäre nicht dein Vater hier, ließe dich verprügeln, Bursche. Halt, Herr! Das sind schlimme Späße. Niemand außer mir den Vater darf an meinen Jungen rühren. Jedem soll er schlecht bekommen, der an mir sein Mütchen kühlt. Sieh doch an, du wagst recht viel. Alles wage ich für die Ehre. Wie denn? Hab ich recht gehört? Auch ein Bauer hält auf Ehre? Mit so gutem Recht wie ihr. Jetzt zum Teufel hab ich satt. Bürschlein, spüre meine Klinge. Halt! Bin bereit. Vergesst nicht, ich bin da. Schuss gemacht, Volope kommt. Psst, Ruhe. Oh, der kommt zur schlechten Stunde. Nun? Was ist dir vorgefallen? Eben rückte ich ins Dorf und schon sehe ich blutige Händel. Teufel wollte endlich reden. Sonst, ich spreche nicht im Scherz, werfe ich den ganzen Kram, Männer, Weiber, was hier drin ist. Alle schmeiß ich aus dem Hause. Sagt mir keiner, was ist los? Herr, es ist hier gar nichts los. Nun die Wahrheit. Sagt mir's, Hauptmann. Hört denn. Hier ist mein Quartier. Ein Soldat von meiner Truppe. Ei, warum sprecht ihr nicht weiter? Hatte mich so schwer gereizt, dass ich meinen Degen zog. In ein Zimmer floh der Bursche. Ich verfolgte ihn voll Wut und fand dort ein junges Mädchen. Jetzt da eifert sich ihr Bruder, weil ich in die Kammer drang. Wieder einmal, wie es scheint, kam ich da zur rechten Zeit. Sagt, wo ist denn der Soldat, der so sträflich sich benommen? Soll ich jetzt die Zeche zahlen? Der da weg will, ist der zu mir ins Zimmer flog. Nun, so gärt ihm fest das Leder. Herr, was wollt ihr mit mir tun? Kräftig soll man dich versohlen. Schweige still, um Gottes Willen. Nein, da halte ich nicht den Mund. Der Herr Hauptmann trug mir auf, ihn zum Scheine zu erzürnen und in ihr Gemach zu laufen. Und um solchen Unfugs willen wird das Dorf mir alarmiert. Ein Soldat her. Trommel aus. Niemand von der ganzen Truppe soll sich heute bei Todesstrafe auf der Gasse blicken lassen. Alles bleibe im Quartier. Und auf dass in diesem Hause nicht von neuem Streit entbrenne, muss ich euch, Herr Hauptmann, raten. Suchet euch ein anderes Haus. Hier will ich heute übernachten. Schleunig folge ich eurer Weisung. Kinder, geht auch ihr zu Bett jetzt. Herr, ich danke euch von Herzen, denn ihr habt durch eure Ankunft mich vor großer Schuld bewahrt. Wie, was meint ihr, welche Schuld? Wisst, ich hätte ihn erschlagen, hätte er mir Schimpf gebracht. Wie zum Teufel wisst ihr nicht, dass der Mann mein Hauptmann ist? Sei zum Teufel, ja, ich weiß es. Doch wär er gleich General. Wenn er meine Ehre kränkt, töte ich ihn ohne Gnade. Wer den niedrigsten Soldaten nur am Rock ein Härchen krümmt, hab bei Gott, den lass ich baumeln. Wer mir meines Hauses Ehre auch von Ferne nur bedroht, hab bei Gott, den häng ich selber. Wisst ihr nicht, dass ihr als Bauer solche Lasten tragen müsst? All mein Gut gehört dem König. Gerne trage ich jede Last. Doch mein Wert ruht in mir selbst. Gott allein ist da mein Richter. Teufel, wer euch reden hört, ist geneigt, euch recht zu geben. Teufel, das ist nicht erstaunlich. Hatte ich doch schon vorher recht. Ach, ich bin recht müd geworden. Ruhe braucht mein krankes Bein, das der Satan mir beschert. Nun, ich kann für Ruhe sorgen. Satan hat in meinem Hause euch ein weiches Bett bestellt. Hat's der Satan gut bereitet? Ja. Dann will ich schlafen gehen. Niemand von der ganzen Truppe darf sich heute bei Todes Strafe auf der Gasse blicken lassen. Alles bleibt im Quartier. Diese Glut, die mich durchwühlt, brennt gewaltiger als Liebe. Schrecknis ist sie. Raserei. Verflucht's bei allen Teufeln, dass dieses dumme Bauermädchen euch gerade in den Weg gelaufen. Hast du schon die Magd gesprochen? Ach, da ist ja nicht zu hoffen. Ist es denkbar, dass ein Mädchen, eines Bauernmannes Tochter, mir auf alle Liebesworte nicht die kleinste Antwort gibt? Eure tollen Liebesschwüre taugen nicht für Bauerstöchter. Spreche einer aus dem Dorfe derb und deutlich ihr von Liebe. Oh, der fände bald sein Glück. Noch vergesst das eine nicht. Erst ein Tag ist hier vergangen. Glaubt ihr, dass solch keusches Mädchen sich in einem Tag ergibt? Oh, an einem einzigen Tage leuchtet und versinkt die Sonne. Ein Tag in dem Sturm der Schlachten richtet über Sieg und Fall. Auf dem Meer an einem Tage wechselt Stille und Gewitter. Und an einem einzigen Tage kommt ein Mensch zur Welt und stirbt. Konnte ihr ein Tag genügen, mich vor Liebe krank zu machen? Warum ist ein Tag zu kurz, mich von Liebe auch zu heilen? Herr, ihr saht sie einmal nur. Konnte euch das so verwirren? Ja, ich sah sie einmal nur. Und mein Inneres stand in Flammen. So in einem grellen Zucken schlägt der Blitz aus Wolken nieder. Und du kannst es nicht erfassen, dass der Anblick dieses Mädchens meine Sinne jäh entzündet. Habt ihr uns nicht oft versichert, niemals sollten wir es erleben, dass euch Bauernweiber reizen? Wenn ich eine Gottheit fand, da ich eine Bäuerin suchte, musste ich nicht rettungslos davor so viel Schönheit scheitern. Könnte ich einmal noch sie sehen? Herr, bringt Isabelle ein Ständchen mit Musik und Lustbarkeiten? Ja, die Chispa, meine Frau, weiß euch viele Straßenlieder. Sicher kommt sie dann ins Fenster und ihr könnt sie sehen und sprechen. Doch Don Lope wohnt im Haus. Herr, lasst mich nur alles machen. Ihr versteckt euch bei den Sängern. Hört Don Lope unser Singen? Dann war ich der Störenfried. Mancher Einwand bleibt mir noch. Doch mein Leiden löscht ihn aus. Sammelt alle euch zur Nachtzeit und schweigt Stille bis dahin. Oh, den Kopf werde ich verlieren. Um dich, schöne Isabel. Hier im Garten ist es frischer. Deckt im Freien uns den Tisch. Setzt euch her. Der Abendwind spielt leise in den Zweigen. Da die Vögel alle schweigen, kann ich nicht für Sänger sorgen. Streckt hier aus die müden Glieder und vergesst das kranke Bein. Ach, das hört nicht auf zu bohren. Hilf mir Gott. Er helfe euch, Arme. Mag er mit Geduld mich rüsten. Crespo, setzt euch mir zur Seite. Da ihr mich ausdrücklich bittet, will ich euch gehorchen, Herr. Warum habt ihr denn dann gestern just euch neben mich gesetzt, ohne dass ich euch gebeten? Weil ich nicht gebeten wurde, eben darum nahm ich Platz. Höflich bin ich immer da, wo sich andere höflich zeigen. Gestern habt ihr bös gewettert, schlimm geflucht und wild geschworen. Heute seht ihr friedlich aus, wisst mit Takt euch zu benehmen. Immer spreche ich in dem Tone, den der andere mir anschlägt. Und so habe ich mich gewöhnt, mit dem Betenden zu beten und den Fluchenden zu fluchen. Allen gleiche ich gern mich an. Diese Nacht konnte ich nicht schlafen, weil mir euer Bein einfiel. Und beim Aufstehen, denkt euch, Herr, fühlt ich beide Beine schmerzen. Denn ich habe nicht gewusst, ob ihr rechts, ob links geplagt seid. Und so taten beide weh. Darum bitte ich euch, sagt schnell, welches Bein das Kranke ist. Sonst bin doppelt ich geschlagen. Sapperlot, das linke ist. Sapperlot, das linke. Habe ich denn kein Recht zu klagen? 30 Jahre lang wahrhaftig ward mir eines nie zuteil. Eine Stunde ohne Schmerz. Gott mag, Herr, Geduld euch geben. Ach, Geduld. Was hilft mir die? Gut, dann keine. Ich brauche keine. Mögen doch 10.000 Teufel mich und sie zur Hölle reißen. Amen. Hilf mir, Jesus! Möge er uns gnädig sein. Aufgedeckt ist jetzt der Tisch. Kommt von meinen Leuten niemand hier, das Mahl uns aufzutragen? Herr, ich nahm die Freiheit, mir die Soldaten wegzuschicken. Trotzdem sollt ihr nichts entbehren. Wollt ihr meine Diener nicht? Gut, dann tut mir den Gefallen, lasst doch eure Tochter kommen, dass sie jetzt hier mit uns speise. Juan, rufe deine Schwester. Macht euch darum keine Sorgen, denn die Gicht in meinem Bein macht mich ungefährlich. Beinahe. Herr, und werdet ihr kerngesund, wie ich euch von Herzen wünsche. Euch wird nimmer ich misstrauen. Isabella? Ja, mein Vater? Der Herr Oberst ist so gütig, dich zu seinem Mahl zu bitten. Gerne will ich euch bedienen. Nein, ich hoffe, euch zu dienen. Setzt euch doch an unseren Tisch. Der Herr Oberst lädt dich ein. Setz dich. Bitte? Die Blumen Was soll das sein? Ach, da werden wohl Soldaten sich ein Abendliedchen singen. Sollen sie singen. Hart genug ist sonst ihr Soldatenleben. Und doch ist es wunderbar. Habt ihr Lust, Soldat zu werden? Ja, Herr, helft mir doch dazu. Ihr Geklimper mag noch hingehen. Doch vor meinem Nachtquartier Steine werfen, Unfug treiben, das sind freche Bubenstreiche. Freches Pack! Wäre nicht der Oberst hier, zeigen wollte ich diesen Brüdern. Gott, was habe ich verbrochen, dass ich solche Schande leide? Nein, jetzt reißt mir die Geduld. Diese Frechheit ist zu toll. Ja, zum Teufel, es ist arg. Doch weil auf den Gassen Lärm und Unzucht schamlos wüten, will ich Ärgeres zu verhüten keine Nachsicht walten lassen. Drum befehle ich, ohne Säumen soll sofort, noch morgen früh, mir die ganze Kompanie Zalamea schleunigst räumen. Geht hinein, dank für die Mahlzeit. Geht nur schlafen. Wie ihr wünscht, Herr. Gute Nacht, mein schönes Fräulein. Mag der Himmel euch behüten. Gute Nacht, Inn. Gute Nacht. Hallo, Juan. Vater? Wird's bald? Marsch ins Bett. Nicht lange fackelt. Hör, Sergeant. Heute aus dem Ort muss die Kompanie marschieren. Keine Zeit ist zu verlieren. Doch sobald die Sonne dort in den Dunst des Meeres sinkt, wacht ich draußen auf der Höhe, ob ich dich mit Botschaft sehe, die mir neues Leben bringt. Dann gehe ich hierher zurück. Eine Magd ich mir gewann, die mit Geld und etwas Glück mir verschafft den Augenblick, wo ich mit dir sprechen kann. Nehmt doch, Herr, zu solchem Streich ein paar Mann von uns mit euch, um auf sie in Not zu zählen. Mit den Bauern anzubinden ist gefährlich, sorgt bei Zeiten. Nun, ihr werdet Leute finden, die mich bis hierher begleiten. Wenn Don Lope nun erfährt, dass zurück ins Dorf ihr kehrt. Ich glaube nicht, dass er uns stört. Mit dem Heer muss er marschieren, um zum König es zu führen, der mit seiner ganzen Truppe vorwärts rückt auf Guadalupe. Rechnet sicher, Herr, mit mir. Hauptmann, gebt mir guten Lohn. Und wofür? Was kann denn sein? Isabellens Brüderlein wird Don Lope heute begleiten, um mit ihm ins Feld zu reiten. Oh. Er trat in die Truppe ein. Jetzt bleibt nur der alte Mann, der den Streich uns stören kann. Wie sich alles glücklich fügt. Wenn mich jetzt nicht alles trügt, werde ich es die Nacht erst da Isabella endlich sehen. Diesmal sage ich freudig ja. Ihr allein von meinen Leuten sollt mich dann ins Dorf begleiten. Kommt jetzt, Freunde, lasst uns gehen. Vater. Hör, mein Sohn. Während jetzt zum Abmarschieren sich Don Lope fertig macht, höre, Sohn, auf meine Worte. Deine Herkunft, dank es Gott, ist so rein wie dort die Sonne. Doch du bist ein Bauersmann. Beides musst du stets bedenken. Nie darfst du dir so gering sein, dass du nicht mit kühnem Zutrauen dich um höhere Art bemühst. Nie auch fröne eitlem Hochmut, der den Wert dir gleichfalls mindert. Sei nach deinen Kräften höflich. Schenke gern mit voller Hand, doch sei stolz, biet dich nicht an. Bloßes Haupt und offene Börse, so erwerben wir uns Freunde. Von den Frauen sprich nichts Schlechtes. Noch die Niedrigste verdient es, dass die Frau wir in ihr achten. Denn wir leben nur durch sie. Sei's genug. Nimm dies Geld noch, kauf dir Kleider in der Stadt. Da Don Lope für dich sorgt, da mein Segen dich begleitet, sehe ich dich, wenn Gott es will, dermaleinst auf höherem Posten. Leb jetzt wohl, mein lieber Sohn, denn das Reden macht mich weich. Alles, Vater, was du sagst, senke ich tief ein in mein Herz. Und da soll es weiterleben, bis mein Leben selbst vergeht. Seit als Gast ich bei euch weile, muss ich euch für vieles danken. Doch das Beste gebt ihr mir jetzt in eurem Sohne mit. Dass er als Soldat mir folge, dafür danke ich euch besonders. Euer Diener soll er sein. Als mein Freund soll er mir folgen. Denn sein kühnes, freies Wesen, seine Lust zum Waffenhandwerk haben ihm mein Herz gewonnen. Immer bleibe ich euch ergeben. Eifern will ich als Soldat, eurer Weisung zu gehorchen. Eines, Herr, müsst ihr ihm nachsehen. Wenn im Dienst er ungeschickt ist, denn bei uns hier auf dem Lande gab's nur Hacken, Drescherpflege. Und so konnte er nicht studieren, was die feine Sitte vorschreibt, wie man vornehm sich benimmt. Seit wann sind Soldaten vornehm? Seht, die Sonne scheint schon schwächer. Jetzt muss ich an Aufbruch denken. Herr, so wollt ihr Abschied nehmen, ohne mir ein Wort zu sagen, die euch schmerzlich scheiden sieht? Nein, ich wäre nicht gegangen, ohne euch die Hand zu küssen. Nun verzeiht noch eine Kühnheit, die ihr leicht vergeben könnt, denn nur in des Spenders Wünschen ruht der wahre Wert der Gabe. Nehmt dies Kreuz aus meinen Händen. Denkt an mich, so oft ihr es tragt. Kränkend wäre es für mich, wolltet ihr mit solcher Gabe euren Aufenthalt begleichen. Wir nur bleiben eure Schuldner, weil ihr unser Haus geehrt. Lasst's als Freundschaftsgabe gelten. Nur als Gabe, nicht als Zahlung darf ich es von euch empfangen. Nun, so mag euch Gott beschützen. Er behüte eure Wege. Hätte einer das gedacht, als wir hier zuerst uns sahen, dass wir schon nach wenig Tagen solche guten Freunde würden? Ich, ja, hätte mir's gedacht, wenn ich damals euch erkannt schon als ein... Nun, so sprecht zu Ende. Holzklotz mit so heißem Herzen. Gib mir, Vater, deine Hand. Schwester, lass mich dich umarmen. Schon zieht Herr Don Lope fort und ich muss ihm eilig nach. Hätte doch mein Arm die Kraft, dich, mein Bruder, festzuhalten. Nun, mach dich auf. Sehe ich dich vor mir stehen, kann ich kaum dich ziehen lassen. Mag euch alle Gott beschützen. Er begleite deine Wege. Komm ins Haus jetzt, Isabella. Lass uns doch im Garten bleiben und die Abendruhe genießen. Gut, wir gehen ein paar Schritte. Vorhin hat man mir gesagt, dass im Dorf heute große Wahl ist. Jedes Amt wird neu besetzt. Das geschieht hier jeden Sommer. Auch der Richter wird gewählt. So? Der Richter? Warum nicht? Gib der Magd ein rasches Zeichen, dass wir auf der Gasse warten. Herr, ich eile. Sehe ich recht? Crespo geht dort im Garten. Täuscht mich nicht das Abendzwielicht, dann ist die dort Isabelle. Ja, sie ist's. Mein Herz erkennt sie, wenn die Augen noch versagen. Die Gelegenheit ist günstig. Jetzt gilt's, alles kühn zu wagen. Hauptmann, lasst von mir euch raten. Nein. Dann tut, was euch gefällt. Aus dem Dunkel breche ich vor und entführe Isabelle. Ihr indes mit blankem Säbel hindert jeden mir zu folgen. Dir zu helfen sind wir da. Rebolledo, geh ums Haus rum. Komm da von der anderen Seite. An der ausgemachten Stelle wollen wir uns wieder treffen. Chispa, halte meine Degen. Hauptmann, unsere Mützen auch. Stets dasselbe einerlei. Ob ihr rauft oder ihr schwimmt, immer halte ich eure Sachen. Psst. Lass uns jetzt ins Haus hineingehen. Ja, mein Vater. Jetzt ist Zeit. Drauf los, ihr Freunde. Ah, Hilfe! Halt! Was macht ihr bei mir? Feige, du! Nein! Vater! Gebt mir eure Beute frei! Vater, hilf mir! Lasst sie los! Ich entreiße euch wieder, oder ich will nicht mehr leben. Alter, geht in euer Haus! Wenn ihr hier noch weiter fackelt, ist geschwind um euch getan! Was hilft es mir zu leben, wenn des Lebens Erde tot ist? Ungezählte Leiden dulde ich. Alles stellt sich wider mich. Selbst die Erde, die mich trägt, wankt und fällt mich. Schlag ihn tot. Nein, ich bitte ihn hier zusammen und verschlepp ihn ins Gebirge, dass er nichts verraten kann. Oh, mein Vater! Meine Tochter! Auf jetzt, Alter! Vorwärts! Schnell! Hilf, mein Vater! Meine Tochter! Thank you. käme nie der helle Tag, dringe nimmer seine Strahlen in das Dunkel meiner Schande. Zögere noch, o große Sonne, weile noch im Schaum des Meeres. Einmal lass die scheue Nacht ihrer Herrschaft länger dehnen. Warum willst du kommen, Sonne, um mit deinen grellen Strahlen ganz mein Elend zu enthüllen? Jenen namenlosen Frevel, der zur Rache laut herausruft. Weh mir, so in Angst und Schmerz seh ich drohend noch gerichtet gegen mich dein zorniges Licht. Oh, was bleibt mir? Wohin fliehe ich? Lenke ich die müden Füße heimwärts in das Vaterhaus? Oh, dann töte ich den Vater mit der Kunde meiner Leiden. Liebt er mehr doch als sein Leben meiner Jugend reinen Mond, den jetzt Schande tiefer dunkelt. Kehr ich aber nicht zurück? Oh, dann zischelt die Verleumdung, dass ich selbst mich schuldig spreche. Und so töte ich ihn erst recht. Halt! Wer du auch seist, bleibe hier. Welche Stimme dringt von dort, tonlos und von Schmerz bewegt? Nehmt aus Großmut mir mein Leben. Herr im Himmel, lebt noch einer, der wie ich den Tod verlangt? Oh, was muss mein Auge schauen? Weh mir, was erblicke ich da? Lieber Vater. Liebes Kind, komm und löse meine Fessel. Wehe mir, ich wage es nicht. Haben einmal meine Hände deine Fesseln aufgelöst. Vater, dann zerbricht mein Mut, meine Schande zu gestehen. Nichts mehr brauche ich zu hören, um das Unglück ganz zu wissen. Dennoch musst du alles hören. Jener Hauptmann, unser Gast, schleppte mich ohn jed Erbarmen her in diese Waldesöde. Immer schwächer ward dein Rufen, bis es in den Lüften hinstarb. Der Verräter spürte endlich, dass ihn niemand mehr verfolgte, dass kein Mensch mich mehr beschützte. Ob ich flehte, ob ich klagte, zornig bald und bald voll Demut. Alles ward bei ihm vergebens. Als der Morgen endlich anbrach, hörte ich Geräusch im Walde. Ich erkannte meinen Bruder. Wortlos zieht er seinen Degen, auch der Hauptmann greift zur Klinge. Beide stürzen aufeinander. Bald verwundet Juans Degen seinen Gegner schwer am Arm. Juan, den des Hauptmanns Leute jetzt voll Rachsucht überfallen, musste rasch vom Kampfplatz fliehen. Und auch ich floh angstbesessen. Bis ich hier zu deinen Füßen alles dir jetzt künden konnte. Vater, ende meine Schande. Lass die Menschen von dir sagen, dass du um der Ehre willen deinem eigenen Kind den Tod gabst. Nein, du darfst nicht vor mir knien. Gäbe es kein böses Schicksal, das uns quält und das uns peinigt, fruchtlos bliebe dann das Leid, ungenossen alles Glück. Beides kommt den Menschen zu. Himmel, ist er so gefasst oder will er sich verstellen? Komme mit mir. Komm, mein Kind. Hat den Hauptmann seine Wunde in das Dorf zurückgeführt. Nun, bei Gott, so wär's ihm besser, wenn er an der Wunde stürbe. Enden soll mein Elend nicht, bis er tot ist. Komme mit mir. Komme mit ins Dorf zurück. Niemand darf uns hier erspähen. Wenn die Bauernkerle merken, dass wir uns im Dorf verbergen, ist es um unseren Kopf geschehen. Weil es so nahe liegt, Herr Hauptmann, kommt es mir hier sicher vor. Nun, dein Wort in Gottes Ohr. Hauptmann! Achtung! Das Gericht eilt auf dieses Haus herzu. Was geht das Gericht mich an? Bin ich denn ein Bauersmann? Dennoch ist es hier im Nu. Man scheint mein Versteck zu wissen. Doch der Richter kann mir nützen. Vor den Bauern mich zu schützen, wird er Sorge tragen müssen. Denn die Obrigkeit im Ort muss mich aus ihren Händen an ein Kriegsgericht entsenden. Und dann komme ich endlich fort. Peinlich wird der ganze Fall. Hört, der Vater hat geklagt. Mag er es tun, wenn sie ihn behaften. Stimmt, dort kommt er. Gib mir Trinkgeld. Trinkgeld? Nun, warum denn, Schreiber? Der Gemeinderat beschloss, euch als Richter aufzustellen. Gleich zum Antritt eures Amtes liegen wichtige Fälle vor. König Philipp kommt ins Dorf. Noch vor morgen soll er einziehen. Ferner habe ich euch zu melden, dass Soldaten hastig heimlich euch ins Haus den Hauptmann schafften. Einen Wundarzt braucht er schleunig. Wer ihn schlug, will er nicht sagen. Wenn ich recht berichtet bin, scheint der Fall mir sehr bedenklich. Gott, indes ich Rache sinne, werd ich durch des Richters Stab plötzlich Herr der eigenen Ehre. Darf ich selber Sühne üben, wenn man mich in eigener Sache feierlich zum Richter einsetzt? Scheint der Fall mir sehr bedenklich. Aber solche schweren Fragen werden nicht so rasch ergründet. Allen bin ich höchst verpflichtet, die durch diese Wahl mich ehrten. Folgt mir ins Gemeindehaus und empfangt den Richterstab. Vater, kann ich mit dir gehen? Höre, Richter ist dein Vater und er wird dir Recht verschaffen. Bleib, mein Kind, bleib hier im Haus. Und ihr Schreiber, höret, stellet Wachen überall. Kein Soldat betritt das Haus hier. Niemand lasset ihr heraus. Bricht euch einer dennoch aus, tötet ihr ihn auf der Stelle. Ich will nun den Hauptmann sprechen. Lasset mich mit ihm allein. Was ist das? Meint ihr, die Gerechtigkeit nehme sich erst lange Zeit, um den Zutritt zu erflehen? Hört, mit der Gerechtigkeit habe ich gar nichts zu verhandeln. Wollt ihr euch in sie verwandeln? Bis denn, ich bin nicht bereit. Herr, wer wird so hitzig sein? Nur ein Amtsgeschäft, nicht mehr, führt mich heute zu euch her. Wir sind jetzt allein, Herr Hauptmann. Offen kann ich mit euch reden. Nur als Mensch will ich vor euch meinem Schmerz zu Worte geben. Redlich nennt man mich und achtbar. Könnte ich meine Herkunft wählen? Helf mir Gott, es bliebe nichts, was mein Ehrgeiz anders wünschte. Alle Bauern hier im Dorfe, auch der Rat, die hohen Ämter, hielten stets mein Haus in Ehren. Ich besitze Gut und Äcker. Und der Himmel sei bedankt, nirgends in der weiten Runde gibt es einen Reich an Bauern. Meine Tochter ward erzogen in dem Geiste reiner Sitte. Immer glich sie ihrer Mutter. Gott im Himmel hab sie selig. Ob sie schön ist von Gestalt, kann euch euer Wahnsinn künden. Möchte ich gleich vor Schmerzen weinen, wenn ich all dies vor euch sage. Denn dies war mein ganzes Unglück. Nicht auf einmal bis zur Neige lasst mich meinen Schmerzkelch leeren. Langsam trink ich Zug um Zug. Doch bedenkt, nicht alle Wunden lassen durch die Zeit sich lindern. Etwas müssen wir selbst tun, um die Sünde gut zu machen. So nach langem Zweifel schwanken, sehe ich endlich nun ein Mittel, das mir hilft und euch nicht schändet. Nehmt mein ganzes Hab und Gut. Und für mich und meinen Sohn will ich keinen Pfennig fordern. Schickt uns bettelnd auf die Gassen, brennt uns mit dem Sklavenmahl und verkauft uns auf dem Markte. Und die Summe, die ihr einlöst, mag dann euren Brautschatz füllen. Doch heilt das Unrecht, das ihr schlugt. Seht, ich liege auf den Knien und in Tränen schmilzt mein Sinn. Was verlange ich denn von euch? Meine Ehre, die ihr raubtet. Denn solang ich vor euch kniee, ruht sie ganz in eurer Hand. Macht hab ich, sie mir zu nehmen. Doch ihr sollt sie selbst mir schenken. Jetzt reißt mir die Geduld. Alter Starrkopf. Nimm's als Gnade, wenn zu eurer Frechheit lohn ich nicht euch und euren Sohn hart an Leib und Leben schade. Dankt es eurem Töchterlein, wenn ich meine Wut bewahre, glimpflich noch mit euch verfahre. Solltet ihr so eitel sein, euch für euer Recht zu schlagen, gebe ich euch mein Schwert zu fühlen. Wollt ihr den Richter spielen? Nun, mir habt ihr nichts zu sagen. Seht, ich beuge mich zur Erde. Nehmt von meinem Haupt die Schmach. Schwätzer. Herr, vergesst doch nicht, dass der Richter zu euch spricht. Eurem Amt frage ich nicht nach. Was geht mich der Richter an? Nur das Kriegsrecht darf mich richten. Ändert euren Sinn. Mitnichten. Ihr seid lästig, alter Mann. Gibt es nichts, euch zu erweichen? Feigt und lasst das Fragen sein. Wirklich nicht? Ich sag euch nein! Nun, ihr sollt die Schuld begleichen. Meine Leute rufe ich hier. Schreiber, kommt mit einer Wache! Was sollen diese Bauern? Richter, sag uns dein Verlangen. Nehmt den Hauptmann da gefangen. Werft ihn hinter Kerkermauern. Eure Tollheit sollt ihr büßen. Meinem König werde ich's klagen. Das kommt mir nicht ungelegen. Euren Streich auch soll er wissen. Beides wird er hören müssen. Leute, nehmt ihm sein Degen. Treibt ihr euren Wahn so weit? Kein Gefangener trägt den Degen. Kommt mir mit Respekt entgegen. Gut, ich bin dazu bereit. Führt den Hauptmann mit Respekt ins Gemeindehaus sofort. Und er wäre schleunigst dort fest in Eisen eingesteckt. Legt ihm mit Respekt sodann Ketten an für Arm und Bein. Und dann müsst ihr wachsam sein, dass ihn niemand sprechen kann. Mit Respekt wird er vernommen. Hab ich alles dann entdeckt, muss er baumeln. Mit Respekt. Deinem Schmerz überlassen lebst du kaum mehr, Isabel. Muss ich denn in meiner Not nicht mein ganzes Dasein hassen? Gibt es keine Macht auf Erden, um zu sühnen, was ich litt, dann bleibt nur ein Schritt noch, Ines, um noch einmal rein zu werden. Juan! Bruder, was ergreift dich? Rächen will ich mich an dir. Du beflecktest unser Leben. Bruder! Gott mag mir verzeihen und dein Tod ist Sühne. Nein! Wer darf hier die Hand erheben? Unsere Schande will ich rächen. Und der Dolch in meinen Händen soll der Schwester Schuld beenden. Still! Du sollst nicht weitersprechen. Trittst du mir so keck entgegen? Komm, erkenne ich dich mehr. Du, mein Sohn, hier fehlt es schwer, da im Walde jüngst dein Degen deinen Hauptmann hat verletzt. Unsere Ehre ward beleidigt. Kämpfend habe ich sie verteidigt. Bis mich der Prozess belehrt, welche Schuld dich hier beschwert, wärst du fest in Haft getan. Nimmer kann ich dich begreifen. Du, der um die Ehre kam durch die Tochter, die sie nahm? Mich lässt du dafür ergreifen? Ist der Richter Sapperment? Wer schlägt Lärm vor meinem Haus? Wer nimmt sich den Ton heraus? Don Lope ist es, den ihr kennt. Crespo auf dem Marsche her traf mich ärgerliche Kunde. Und ich bin zur selben Stunde rasch ins Dorf zurückgekehrt. Da wir uns so gut verstehen, schaue ich gleich bei euch herein. Herr, es soll mir Ehre sein, wieder euch bei mir zu sehen. Euer Sohn ist ausgeblieben. Gleich erfahrt ihr, Herr, den Grund. Doch erst tut mir selber kund, was euch denn zurückgetrieben. Was? Ein nun die frechste Tat, die man je sich ausgedacht. Unterwegs, nun gebet acht, meldet mir da ein Soldat. Die Wut zersprengt mich noch. Was geschah denn? Sprecht doch fort. Denkt das Richterlein vom Ort, steckt den Hauptmann mir ins Loch. Mitten auf dem schnellen Marsch ließ ich eiligst um uns kehren, um den Richter zu belehren. Prügel kriegt er auf den Arsch, habe ich ihn nur erst zu fassen. Ganz umsonst war eure Hast. Dieser Richter, denk ich fast, wird sich wohl nicht prügeln lassen. Glaubt mir nur, die Prügel kriegt er. Herr, Euch ist wohl nicht bekannt, was bei uns hier auf dem Land gilt, der auserwählte Richter. Ach, ein Bauernkerl ist's wohl. Freilich ist's ein Bauersmann. Doch kommt den die Laune an, dass der Hauptmann baumeln soll. Glaubt bei Gott, dass er's vollbringt. Nun, bei Gott, ich dräng's ihm ein. Und ihr sollt mein Zeuge sein, dass ihm dieser Streich misslingt. Sag mir, wo verbirgt er sich? Ei, er ist nicht weit von hier. Gut. So sagt denn endlich mir, wer ist dieser Richter? Ich. Teufel, hab ich's doch gedacht. Teufel, hab ich's doch gesagt. Was ich sagte, bleibt gesagt. Was vollbracht ist, bleibt vollbracht. Ich kam des Gefangenen wegen, um den kecken Streich zu rächen. Und ich ließ für sein Verbrechen eben in den Ketten legen. Wisst ihr, dass ihn als Soldat ich allein nur richten kann? Wisst ihr, dass der Ruhemann mir mein Kind gestohlen hat? Wisst ihr, dass mit Recht und Fug ich den Urteilsspruch bewirke? Wisst ihr, dass er im Gebirge Ehre mir und Leben schlug? Wisst ihr, dass das Kriegsgericht mehr als euer Amt vermag? Wisst ihr, dass ich vor ihm lag? Doch mein Flehen rührt ihn nicht. Ihr greift hier, damit ihr's wisst, in ein fremdes Recht hinein. In mein Leben greift er ein, wo er unzuständig ist. Sühne soll man euch gewähren. Dafür bleib ich selbst euch Bürge. Wo ich selbst mir Recht erwirke, kann ich Hilfe leicht entbehren. Gebt den Hauptmann mir indes, denn ich warte nicht mehr lange. Der Prozess ist schon im Gange. Hab ich recht gehört? Prozess? Nun, auf sauberem Papier ließ ich alles gut notieren, um die Sache recht zu führen. Leute, kommt zum Kerker jetzt! Herr, das sah ich unverwehrt. Doch bedenkt, die Bauern wissen, dass sie auf den schießen müssen, der den Eintritt dort begehrt. Hey, Soldat, komm her zu mir! Eile wie der Wind, allen Kompanien zu sagen, die hier im Quartiere lagen und schon auf dem Marsche sind, dass sie rasch sich mir verbünden. Kriegsgeordnet die Schwadronen, scharf geladen die Kanonen, schussbereit will ich sie finden. Herr, das wird nicht nötig sein. Als sie die Gefahr gehört, sind die Truppen umgekehrt. Eben reiten sie herein. Nun, bei Gott. Jetzt will ich sehen, ob man mir den Mann verwehrt. Nun, bei Gott, wenn ihr es begehrt, was geschehen muss, soll geschehen. Ihr Soldaten ist das Haus, wo man euren Hauptmann festhält. Ja. Geht man ihn uns nicht heraus, stecken alles wir in Brand. Wollen sich die Bauern wehren, legt das ganze Dorf in Asche. Wenn ihr auch das Haus verbrennt, euer Hauptmann wird nicht frei. Lasst die Bauernlümmel sterben. Sterben? Fordert ihr nur dies? Tut den Bauern! Los, Vorgestürm! Sprengt das Tor ein! Sprengt das Tor ein! Was gibt's hier? Wie? Empfangt ihr so den König? Herr, ein keckes Bubenstück hat ein Bauer hier verübt. Wäre Eure Majestät nicht im Augenblick erschienen, hätten wir das ganze Dorf in ein Flammenmeer verwandelt. Was ging vor? Ein Bauernrichter sperrte einen Hauptmann ein. Ich verlange seine Freiheit und der Bauer weigert sie. Wer ist dieser Richter? Ich. Was gedenkt ihr vorzubringen? Diese Schrift in meiner Hand. Sie beweist es allen klar, dass der Mann den Tod verdient. Denn ein Mädchen raubte er, tat ihr Schande an dem Walde. Und er weigerte die Heirat, als der Vater flehend bat. Dieser Vater spielt den Richter. Darf das diesen Fall verändern? Wenn ein Fremder zu mir kommt und mir seine Klage vorbringt, muss ich nicht zum Recht ihm helfen? Wer darf klagen wider mich, wenn ich meiner Tochter helfe, wie ich jedem helfen würde? Prüfe man doch mein Verfahren, ob ich hier parteiisch war, ob die Zeugen ich bestochen, ob ich Wichtiges verschwiegen. Lasst mich sterben, wenn ich log. Der Prozess ist recht geführt. Doch es ist nicht euer Amt, dieses Urteil zu vollstrecken. Denn ein anderes Tribunal muss den Fall zu Ende bringen. Gebt den Hauptmann also frei. Herr, Das lässt sich schwer erfüllen. Denn wir haben auf dem Lande nur ein einziges Tribunal. Und dies führt den Urteilsspruch auf der Stelle selber aus. Heute ist es schon vollstreckt. Wie? Was sagt ihr? Glaubt ihr nicht, mein Herr und König, dass ich euch die Wahrheit sagte? Nun, so wendet euren Blick. Macht das Tor auf. Dort am Balken könnt mein König ihr den Hauptmann hängen sehen. Du hast diese Tat gewagt? Selbst habt ihr erklärt, mein König, dass das Urteil gut gefällt ist. Darum war das Recht vollstreckt. Gab es nicht das Kriegsgericht, um das Urteil auszuführen? Die Justiz des Reichs, mein König, hat zwar einen einzigen Leib, doch der hat gar viele Hände. Darf da eine Hand nicht tun, was der anderen erlaubt ist? Was verschlägt ein kleiner Irrtum, wenn man Recht im Großen hat? Ich erkläre, Recht geschah. Nach Gesetz starb dieser Hauptmann. Wer den Hauptpunkt richtig traf, darf in kleinen Dingen irren. Lope, nehmt all eure Truppen schleunig aus dem Dorf heraus. Lasst ihn kurzem abmarschieren. Denn ich will in raschen Märschen eilig Portugal erreichen. Und euch, Crespo, setze ich als Richter ein für die Dauer eures Lebens. Die Gerechtigkeit, mein König, habt ihr hoch in mir geehrt. Die wahrhaftige Geschichte schließt der Dichter hiermit ab. Ihren Mängeln gebt Pardon.